Sorgen auf die Uhr. Die Gäste werden panisch, der Wirt kratzt sich am Kinn. Wollen Sie Ärger? Das kriegen wir hin. Aber ohne Spaß, ein ganzes Leben lang. Lange Nächte in Berlin, Wein, Weiber und Gesang. Die Letzten im Lokal, die vollsten hier im Saal. So nennt man uns, sind wir erstmal auf Tour. Wir zeigen euch, wie's geht, bis keiner hier mehr steht. Und der Kneiper schaut voll Sorgen auf die Uhr. Wir sind nicht mehr die Jüngsten, man sieht's uns zwar nicht an. Eine Hand voll alter Herren, doch stark wie 100 Mann. Alea jagt es, egal wohin wir gehen. Braun Power soll auf unserem Garten stehen. Die Letzten im Lokal, die vollsten hier im Saal. So nennt man uns, sind wir erstmal auf Tour. Wir zeigen euch, wie's geht, bis keiner hier mehr steht. Und der Kneiper schaut voll Sorgen auf die Uhr. Da fängt das alles an. Trotz Ächtung und Zensur, wir glauben immer noch daran. Es dämmert schon der Morgen, die Putzfrau, die will fehlen. Erwachen, ihr müsst nach Hause gehen. Die Letzten im Lokal, die Vollsten hier im Saal. So nennt man uns, sind wir erstmal auf Tour. Wir zeigen euch, wie's geht, bis keiner hier mehr steht. Und der Kneiper schaut voll Sorgen auf die. Letzten im Lokal, die waren wir einmal. Nun komm ich denn nach Haus, die Alte rastet aus. Ich hab Lippenstift am Kragen und die hat so viele Fragen. Eben gab es noch Applaus, ich glaub jetzt flieg ich raus. Eine neue Heimat muss ich suchen, ich könnt die Welt verfluchen. Die feuchten Träume sind passé und mir tut der Schädel weh. Mensch, wo soll ich jetzt bloß hin? Ach, ein paar Biere sind noch drin. In der Kneipe brennt noch Licht. Hoppla, jetzt komm ich! Die Letzten im Lokal!